mein böses Ich. Killer, Mutterficker, nimm mir die Waffe und baller dich weg. Schieße noch schneller als wilder Besten. Wenn alle die Wichser mich stressen, dann testet sie einen der Besten. Waffe, Gewalt in den krummen Geschäften. Aus der Chefetage schießt eine grausame Bestie, wo böses Blut fließt. Killer, Mutterficker, nimm mir die Waffe und baller dich weg. Schieße noch schneller als wilder Besten. Wenn alle die Wichser mich stressen, dann testet sie einen der Besten. Waffe, Gewalt in den krummen Geschäften. Aus der Chefetage schießt eine grausame Bestie, wo böses Blut fließt. Die Ware, sie werden geliefert im Kofferraum bis zu den Docks. Verfolger sind auf unsere Spuren, wir haben auf Cops keinen Bock. Hängen sie ab auf der Autobahn, weil wir die schnelleren Autos fahren. Und ich trage den Mantel der Dunkelheit, entziehe mich eurem Radar. Der Goldraub, er wurde geplant und die ausführende Hand kennt keine Gnade und kein Erbarmen. Der Mann ohne Namen bleibt die sichere Wahl für die dreckigen Jobs. Im Untergrund bin ich aktiv, mein Waffenarsenal, es wächst. Und du redest mir zu viel, deswegen puste ich dich weg. Taten sagen mehr als Worte und ich tu dir den Gefallen. Dein Lebenslicht wird ausgeblasen, dein Blut spritzt überall. Mein böses Ich verfällt in Freude. Killer, Mutterficker, bin der Schrecken deiner Träume. Killer, Mutterficker, nimm mir die Waffe und baller dich weg. Schieße noch schneller als wilder Besten. Wenn alle die Wichser mich stressen, dann testet sie einen der Besten. Waffe, Gewalt in den krummen Geschäften. Aus der Chefetage schießt eine grausame Bestie, wo böses Blut fließt. Killer, Mutterficker, nimm mir die Waffe und baller dich weg. Schieße noch schneller als wilder Besten. Wenn alle die Wichser mich stressen, dann testet sie einen der Besten. Waffe, Gewalt in den krummen Geschäften. Aus der Chefetage schießt eine grausame Bestie, wo böses Blut fließt.